Deutschlandradio Kultur. Feature. Also mir hat sie halt erzählt, dass sie da zusammen hingegangen sind und er dann, oder beide, weiß ich nicht, gehört haben, dass eben Demonstranten geschlagen werden. Und dann wollte er das halt genauer wissen und da hingehen und gucken. Und ihr war das halt zu gefährlich und zu tumultig. Und dann ist sie halt umgekehrt und haben sich getrennt. Und sie ist dann zurückgegangen. Und sie hat sich dann noch von einem Polizisten über irgendeine Absperrung helfen lassen. Und hat dann auf dem Rückweg noch einen Schuss gehört und dachte noch so, meine Güte, das sind ja Schüsse, da wird ja geschossen. Es geschah am 2. Juni. Warum der Tod von Benno ohne Sorg nicht vergessen ist. Feature von Margot Overath. Bis dann halt später irgendwer da aus dem Bekanntenkreis halt ankam und sie einfach schon an der Art, wie er gegangen ist, sofort wusste, was war. Bevor der überhaupt was gesagt hat, war ihr sofort klar, dass was passiert ist. Um 14 Uhr nach Beendigung der Trauerfeier im Auditorium Maximum setzte sich der Trauerzug hin zum Zehlendorfer Kleeblatt in Bewegung. An der Spitze zwei Funkwagen der Berliner Polizei, dahinter der Wagen mit den sterblichen Überresten von Benno ohne Sorg, dann ein Wagen mit den Kränzen und dahinter zu Fuß die Vertreter der Berliner Studentenschaft, engste Freunde von Benno ohne Sorg. Mein Name ist Lukas ohne Sorg und ich bin der Sohn von Benno ohne Sorg. Also wissen tue ich das, solange ich denken kann. Das war jetzt nicht der Tag, wo meine Mutter wie im Hollywood-Film ankam und sagte, ich muss dir mal was erzählen. Das ist natürlich nicht, aber als Kind hat man es eben auch noch nicht so richtig begriffen. So, da war es wie so vieles andere noch am einfachsten, weil einem nicht klar war, was das denn nun heißt und weil dieses Verlustgefühl ja auch nicht da war. Das war so eine theoretische Sache, irgendwie, dass einen andere Kinder gefragt haben, wie ist das ohne Vater und was sollte man dazu sagen, wenn man nicht wusste, wie es mit Vater ist? Nach anderthalb Stunden traf der Trauerzug am Zehlendorfer Kleeblatt ein. Hier sprach noch einmal kurz Professor Gollwitzer vor den über 10.000 Studenten, die sich hier eingefunden hatten. Er bezeichnete Benno ohne Sorg als Repräsentant der großen, tiefgreifenden Bewegung, die heute die deutsche Studentenschaft erfasst hat, die allerdings bei der älteren Bevölkerung und bei der politischen Führung noch nicht vorhanden ist. Naja, das Bild, was ich mir da zusammenreime, das ist viel von den Fotos her, die ich gesehen habe. Und ein bisschen von der Beschreibung von meiner Mutter und das ergibt halt ja so eine Erscheinung, wo er für heutige Verhältnisse, denke ich mal, relativ normal gekleidet ist. Also wirklich kein Anhänger der vielleicht schon aufkommenden Hippie-Bewegung oder so, sondern doch sehr im Grunde normal wie die meisten anderen auch ausgesehen hat, außer dass er eben besonders groß und schlank gewesen sein soll und dann eben, um so ein bisschen seinem Humor zum Tragen kommen zu lassen, hat er halt ein knallrotes Hemd gehabt, was damals wohl schon ja, sehr, sehr ungewöhnlich war. Professor Gollwitzer sagte, dass Benno ohne Sorg kein engagierter Angehöriger einer politischen Hochschulgruppe und auch kein Angehöriger einer extremen Gruppe gewesen sei. Er sei aber auch kein bloßer Mitläufer gewesen und hätte sich nicht neutral und nicht wie so viele Täten unpolitisch verhalten. Der Tod von Benno ohne Sorg, so führte Professor Gollwitzer weiter aus, sei ein Zeichen dafür, wie tief die Unruhe ist und wie ernst sie von allen anderen genommen werden muss. 1. Juni 1967, Freie Universität Berlin. Der Konvent der Freien Universität erklärt sich solidarisch mit dem von der Konföderation iranischer Studenten an den Bundespräsidenten gerichteten Schreiben vom 7. Mai 1967, in dem darum ersucht wurde, die Einladung des Schahs in die Bundesrepublik rückgängig zu machen. Darüber hinaus fordert der Konvent den Rektor der Freien Universität auf, einen Mann, der in seinem Land oppositionelle Professoren und Studenten verhaften oder erschießen lässt, keine Ehrung durch Flaggenschmuck der freien Universitätsgebäude zu erweisen. Rainer Langhans, Student, Mitglied der Berliner Kommune 1. Das Audimax der FU war also rappelvoll. Und wir haben immer, die Kommune hat immer für Aktionen plädiert. Wir fanden dieses endlose Gerede zum Teil nicht ganz einsichtig und auch eher langweilig, haben immer Anlässe dafür gesucht. Und das war nun ein fantastischer Anlass, weil der Schah, diese ganze Regenbogenkiste da, nicht auf dem Pfauenthron und die schöne Faradiba und so, das sind natürlich wunderbare Dinge. Und da fanden wir, das sei höchst politisch, dagegen zu demonstrieren. Das fanden aber viele unserer politischen Leute nicht, weil man eben dieses andere Projekt Vietnamkrieg nur hatte und haben wollte. Kritik an dieser Art von Demokratie wird in Persien offen mit Verrat gleichgesetzt und vor einem Militärtribunal abgeurteilt, zu dessen Prozessen Öffentlichkeit und Presse keinen Zutritt haben. Die Untersuchungsrichter mühen sich nicht mit langen Verhören ab. Geständnisse, die man braucht, werden durch Folter erzwungen. Man kann auf den Fotos das sehr gut sehen, wie stark unsere Beteiligung war. Diese Tüten haben die Leute ja aufgehabt. Und diese Tüten haben wir ja gemacht. Wir haben dann also so auf unserer roter Printmaschine, so DIN A4, Gesichter gedruckt und haben dann uns Papiertüten aus den Supermärkten besorgt und haben dann die da drauf geklebt und haben dann mit der Nagelschere dann die Augen ausgeschnitten, damit die Leute sich drüber ziehen konnten, alle aussahen wie Shah oder Faradiba und dadurch geschützt waren vor der Polizei, konnten nicht fotografiert werden. Und wir fanden, das war einfach ein schönes Bild, war ja wirklich auch dann. Und es war zugleich so eine Aktion eben der Anonymisierung, zugleich aber eben der Verunsicherung der Polizei und. 17, 3. Wieder normal. Ja, normal. Victor 100 von Doha 91 verstanden in den. Victor 100 Hubschrauber, ne? Doha 91 in circa 4 Minuten Landung, Maschine Kaiserlichen Majestäten, Tempelhof. Hallo, Herr Helmut, Obermeister Schanz. Eine Frage, welche Bereitschaft ist S-Reserve? Der 2. Juni 1967. Es gibt ja bestimmte Momente in der Geschichte, wo, wenn Sie jemanden fragen, was hast du gemacht, als Lady Di umgekommen ist oder als Kennedy erschossen wurde, da weiß jeder, was er gemacht hat. Hartmut Häusermann, am 2. Juni 1967 Vorsitzender des Allgemeinen Studentenausschusses der Freien Universität Berlin. Das sind so Momente, wo man blitzartig weiß, ah ja, und so ein Moment ist auch dieser 2. Juni. Und daher hatte diese große Bedeutung. Das ist so ins Gehirn, ins Gedächtnis, ja fast in die Seele eingebrannt, dass man davon auch nichts vergisst. Kaiserliche Majestät, ich darf Sie hier auf dem Berliner Flughafen ganz herzlich begrüßen. Es ist uns eine hohe Ehre, dass Sie, Kaiserliche Majestät und Kaiserin Farah, auch die deutsche Hauptstadt besuchen. Die Berliner freuen sich darauf und wir sind glücklich, Ihnen den freien Teil des wieder aufgebauten Berlins zeigen zu können. Nach der Landung in Berlin am Morgen des 2. Juni 1967 fuhren der iranische Kaiser Mohammed Reza Pahlavi und seine Frau Farah Diba mit ihrem Gastgeber, dem regierenden Bürgermeister von Berlin, Pastor Heinrich Alberts, zum Schöneberger Rathaus. Die Straßen waren fast leer, als wir vom Flugplatz zum Rathaus fuhren. Erst dort waren junge Leute versammelt und zu meinem Entsetzen nach Berlin eingeflogene Schlägertruppen. Natürlich Savak. Sie mussten Sonderflugzeuge gebucht haben. Wusste das Auswärtige Amt davon? Heinrich Alberts in seinen Erinnerungen. Die Polizei schaute zu, als die Studenten von den iranischen Schlägern mit Stangen und Holzlatten verprügelt wurden. Inzwischen aber ist es zwischen diesen Persern und den Studenten, die hinter den polizeilichen Absperrungen stehen, zu Handgreiflichkeiten gekommen. Man muss der Wahrheit die Ehre geben. Die Perser, die den Schah freundlich begrüßten mit ihren Plakaten, sie waren die Ersten, die ihre Plakate von den Stöcken abmachten und mit diesen Stöcken wahllos in die Menge hineinschlugen. Nachdem sich die Staatsgäste im Rathaus ins Goldene Buch eingetragen haben, steht eine Stadtrundfahrt auf dem Programm. Zahlreiche Schaulustige haben sich am Straßenrand eingefunden. Die einen sind ergriffen vom Glanz des Kaiserpaares in der schwarzen Luxuslimousine. Die anderen diskutieren. Sagen Sie, was ist das für eine Freiheit hier in Berlin, dass man noch nicht mal anderer Meinung sein darf als Axel Springer und die Leute? So dürfen Sie nicht anderer Meinung sein, das ist doch Quatsch. Naja, ich meine, aber... Warum protestieren Sie nur aber nicht an der Mauer, dass der erschossen worden ist? Das verstehe ich überhaupt nicht. Dagegen demonstrieren wir ganz genauso. Ja? Was unser Anliegen ist hier, dass wir der Bevölkerung klar machen, dass es noch andere Tatsachen gibt, als die, die man in der Springerpresse liest. Hören Sie mal, die Springerpresse allein ist doch nicht maßgebend. Man macht sich doch selber sein Urteil und seine Gedanken. Ja, das ist schön, wenn Sie das machen. Dann wüssten Sie auch, dass der Schah ein Tyrann ist. Das weiß ich nicht, dass der Schah ein Tyrann ist. Woher soll ich das wissen? Wissen Sie, dass in Persien in den Gefängnissen die Menschen gefoltert werden? Nein, überall wird das gemacht. Nein, das wird in der Bundesrepublik nicht so gemacht wie in Persien. Wenn es so gemacht wird, ist das ein Grund, dass es dort so gemacht werden darf? Das ist ein Grund, dass unser Bürgermeister sich mit einem solchen Mann an einen Tisch setzt. Was? Wir liegen alle im Staub vor diesem Kerl und der macht lauter unrechte Sachen. Na ja, das ist ein Staatsbesuch. Ja, aber ein Staatsbesuch von Rabauken, von Verbrechern. Das ist eine Farce. Das ist eine große Komödie. Was sagten Sie eben? Da hinten wird geschlagen. Polizeiausschreitung. Am Abend des 2. Juni, kurz vor 8. Etwa 600 Studentinnen und Studenten erwarten das Kaiserpaar auf dem Bürgersteig gegenüber der Berliner Oper, um ihren Protest auszudrücken. Doppelt so viele Menschen waren gekommen, weil sie den Schah sehen wollten und die schöne Kaiserin. Ich bin dann morgens nicht in Schöneberg gewesen, weil ich brav irgendwas für mein Studium machen musste. Friederike Hausmann, damals Friederike Dollinger, Studentin. Das hat sich aber natürlich sowohl durch Radio als auch durch Telefonate rumgesprochen, was da passiert ist. Und ja, deswegen, also der Tag war eigentlich schon so ziemlich durch Aufregung geprägt. Und das mit den Jubelpersern, das hat sich ja ziemlich schnell rumgesprochen. Also durch auch so eine Wut. Auf dem Bürgersteig gegenüber der Oper hatte die Polizei ihnen eine 100 Meter lange und 6 Meter breite Stehfläche zugestanden. Kopf an Kopf standen die Menschen. Nach vorne hielt sie ein Absperrgitter auf Distanz zu den Staatsgästen. In ihrem Rücken begrenzte ein Bauzaun das Areal. Zwischen Bürgersteig und Oper lagen 33 Meter Fahrbahn und der Mittelstreifen, auf dem die Polizisten standen. Als er kam, da ging der Krawall schon los. Nicht? Da wurde gepfiffen und gebuht und mit Farbbeuteln geworfen und. Aber das war für uns an und für sich nichts Besonderes. Bei Demonstrationen, da kennt man das als Polizist. Als wir, die Kolonne der Wagen, auch der des Bundespräsidenten, vom Schloss kommend in die Bismarckstraße einbogen, sahen wir, was bevorstand. Die Straße war schwarz von Tausenden von Menschen. Die Absperrungen durchbrochen. Wir mussten auf den Bürgersteig auffahren und direkt vor dem Eingang der Oper halten. Ein infernalisches Geschrei. Eier. Farbbeutel flogen, wohl auch Steine. Wir haben diese Farbeier vorher schön abgefüllt, das ist ja nicht ganz einfach, man muss die ausblasen, muss dann schön Farbe rein und so weiter. Und da haben die einen Ring um mich gebildet, weil ich konnte gut werfen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, eben drüben dann diese ganzen Operngäste in ihren teuren Sachen zum Laufen zu bringen. Und das war ja der Auslöser für die ganze Geschichte. Sonst wären die nur voneinander stehen geblieben, nicht? Und hätten geschrien, die einen, und die anderen wären da reinmarschiert. Und das wäre es gewesen. Diese ganze Eskalation ist ja durch diese Geschichten zustande gekommen. Nur mit Mühe kamen wir durch die Tür. Der Schah, der Bundespräsident, ich mit den Frauen. Die meine blieb noch zurück und musste erst nach nochmaligem Öffnen der Tür hereingeholt werden. Eine groteske Szene. Mein Mann saß im Wagen des Schahs. Ich hatte Farah Diba zu begleiten. Mein Mann war als Erster angekommen und in die Oper geeilt. Um dem Eihagel zu entgehen, ließ er die Türen schließen. Da kamen wir nicht mehr herein und mussten an die Türen bummern. Das war typisch für meinen Mann zu dieser Zeit. Er hat nur sich selbst gesehen. Ilse Alberts, notiert von Jacques Schuster, dem Biografen ihres Mannes. Ich sagte zu dem ersten Polizeioffizier, dem ich hinter der Tür begegnete, ich hoffe, dass sich bei der Abfahrt dieses Schauspiel nicht wiederholt. Vielleicht hat dieser Satz alles Weitere ausgelöst. Und das hat er als Befehl aufgefasst. Das war verfassungswidrig, denn ich hatte die Verantwortung. Ich war im Senator für Inneres in Berlin. Wolfgang Büsch. Und nach der Verfassung konnte der Polizeipräsident, und solche war auch die Weisung, nur mit mir machen. Selbst wenn der regierende Bürgermeister ihm gesagt hat, ich will das nicht mehr sehen, war er verpflichtet, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Bei dem Polizeipräsidenten muss man wissen, dass der Albers über den Krieg gebracht hat. Der war nämlich bei ihm im Stab, in der Schreibstube. Und ich war dagegen, dass als Albers den vorschlug. Er war ein Herr, aber drauf los. Wir waren mein Oberst, nicht? Wir hatten ja eine Menge in der Polizei aus der alten Nazi-Zeit. Aber es wurde keiner ernannt ohne die Alliierten. Das war die. Wir waren unter Besatzungsstatut. Wenn hier die Oper ist und der fährt hier vor, dann steht die Polizeikette hier und achtet auf den Störer. Was dahinter geschieht, ist uninteressant, denn der hat ja Personenschutz. Nicht? Denn unser Gesicht ist ja zum Störer immer als Polizist. Was hinter einem ist, ist ja uninteressant, sondern man muss ja denjenigen schützen. Und das kann man nur, wenn man das Gesicht zum Störer hat. Horst Geier, Polizeibeamter. Ich hatte einen Sonderauftrag und hielt mich also bei diesem Zug auf, der dort eingesetzt war, wo der Todesfall von Benno Ohnesorg eintrat. Die Studenten hängen auf den Bäumen, sitzen in den Kronen, hängen am Bauzaun und wurden vorhin schon ein bisschen heruntergeknüppelt von der Polizei, aber inzwischen haben sie diese Plätze wieder erobert. Sie halten ihre Schilder nach oben, auf denen zu lesen steht, keine Diktatoren als Gäste einer freien Stadt, Blutsauger, Mörder raus, Mörder nicht in eine freie Stadt, gebt die politischen Gefangenen frei nieder mit dem Schar und so ähnlich und so ähnlich. Und jetzt werden wieder die heute Mittag auch vor dem Schöneberger Rathaus einige Flugblätter hochgeworfen, aber sie bleiben in den eigenen Reihen liegen. Ja, ich stand so etwas am Rande, weil ich, wie häufig bei solchen Situationen, ich bin zu spät gekommen und stand eigentlich so etwas am Rande, aber schon hinter der Absperrung. Also da war ja nach vorne überhaupt kein Durchkommen und da standen die Menschen wirklich dicht gedrängt. Und ich bin auch allein gekommen. Naja, da war ich natürlich frustriert und war wütend, dass wir da so abgehalten worden sind. Das war ja selbstverständlich. Und also alle waren irgendwie frustriert und dann hat natürlich auch keiner eingesehen, warum wir dann auch noch weggehen mussten. Also das hätte sich dann auch totgelaufen, weil wir wären bestimmt nicht da 3 Stunden, bis die Oper zu Ende war, da gestanden und hätten uns die Kehle heiß geschrien und auch nicht wiedergekommen. Nee, die hätten sich ja nicht aufgelöst, die hätten ja gewartet, dass der Schar wieder rauskommt. Und dann hätte es passieren können, dass die vielleicht vorgedrungen wären. Das musste bereinigt werden, bevor der Schar rauskommt. Darum also auch die Räumung dieser gegenüberliegenden Straßenseite. Anke Meyer, Zuschauerin. Also ziemlich laut war das dann. Und dann sagte ich zu meinem Mann, komm, lass uns jetzt gehen. Und dann wollten wir so über diese Absperrung und wollten dann weggehen zu dem Fest, wo wir eingeladen waren. Und dann sagte ein Polizist so halb lachend zu uns, nee, bleib mal da, wir kommen gleich. Und dann habe ich noch so zurückgelacht. Ja, was habe ich gedacht, Mensch, so viel habe ich nicht gedacht. Es gibt ein Foto von mir, wo ich mittendrin stehe im Nebel. Also da sind dann Nebeldinger hingeworfen worden, sodass also alles im Nebel war. Jürgen Henschel, der Fotograf des 2. Juni. Und mittendrin hat ein Kollege vom Stern, glaube ich, hat es fotografiert, wo ich mittendrin bin. Also es gab nicht viel zu überlegen. Man musste das erste Mal als Fotograf sehen, dass man anständig Bild zustande brachte. Und dann musste man als Mensch musste man sehen, dass man nicht allzu viel über das Kreuz kriegte. 20.04 Uhr. Die Polizeikette rückt vor. Räumungsbeginn. Innerhalb von 7 Minuten, völliger Unsinn. Nach der sogenannten Leberwursttheorie. Einerseits und die andere Seite. Die Taktik wird bei der Polizei an und für sich geübt, dass man versucht, einen Störer in 2 Teile zu teilen, um es leichter zu haben. Und dann sah ich so Polizisten über diese Reiter springen, so einen nach dem anderen. Das sah sehr komisch aus und wir haben dann noch so gelacht. Und dann gab es aber einen heftigen Druck von rechts und die Leute purzelten alle durcheinander. Ich fiel auch auf den Boden. Ich konnte mich gar nicht mehr gegen diesen Druck halten und dann fielen noch andere Menschen über mich. Und dann sah ich plötzlich, wie auch an der Stelle, wo wir standen, die Polizisten da über diese Absperrung klettern oder die wegrissen auch. Das hat ja der Stoßkerl gemacht, der dann kam. Der ist dann rein, hat die Gitter auseinandergenommen und die sind ja nur eingehakt. Nicht? Das ist ja kein Problem, die auseinanderzumachen. Und dann ging die Polizei mit Einsatzkräften rein und drückte also nach rechts und links die Masse Mensch weg. Ich sah dann, wie ein Polizist auf mich zukam. Also das war furchtbares Bild, was ich nicht vergessen werde. Also mit hochrotem Kopf und dann den Knüppel schwang und ich sah, dass der auf mich zukam und mich schlug und ich konnte nicht meine Arme über den Kopf halten, um mich zu schützen, weil die Arme, also da lagen andere Leute drüber und der hat dann also dreimal kräftig mit dem Gummiknüppel auf meinen Kopf eingeschlagen und ich dachte wirklich, jetzt ist es aus, ne? Jetzt, das überlebst du nicht. Ja, wir wollen so sagen, die Demonstranten haben sich unter die gutwilligen Zuschauer gemischt. Und dadurch war es für die Polizei sehr schwierig, die Leute auseinanderzubringen. Denn wo steht schon dran, ich bin Störer und ich bin friedlicher Bürger. Ne? Sind denn alle Demonstranten in diesem Fall Störer? Ja, ja, ja. Irgendwelche Leute haben mich dann über diese Absperrung gezogen. Es blutete wie wahnsinnig. Ich war also im Nu bis zur Taille ungefähr durchtränkt vom Blut und dann wurde ich von Polizisten über die Straße geführt zu einem Krankenwagen und dann hat auf der Fahrbahn noch ein Polizist gestanden, der hat mir dann noch ein Bein gestellt. Dann haben mich wieder zwei Polizisten da aufgehoben und dann zum Krankenwagen gebracht und dann bin ich also ins Westend Krankenhaus gekommen, da war ich aber schon ziemlich benommen von der Verletzung. Aber ich habe nicht das Bewusstsein verloren. Ich hatte das noch nicht mitgemacht, so einen blutigen Zusammenstoß, das hatte ich noch nicht erlebt. Also das war wirklich in der Beziehung erschütternd dann. Vor allen Dingen auch, weil man nicht gesehen hat, was war überhaupt der Grund dazu. Warum ist hier so eine riesen Geschichte gemacht worden für Nulle Werber sozusagen? Also einen Eindruck hatte man. Die wollten eben jetzt gegen diese Staatsmacht vorgehen. Die Staatsmacht, die sie nun weggedrängt hat. Und da haben die Widerstand geleistet. Inzwischen, Herr Struhe, aber das, was ich hier bot, meine Damen und Herren, kann man eigentlich kaum noch mit Worten beschreiben. Man kann nur eins sagen, man muss der Polizeiführung bescheinigen, dass hier wieder völliges Versagen vorliegt. Plötzlich fiel es der Polizei ein, die Gegenseite der Bismarckstraße zu räumen. Das, was man hätte am Anfang vielleicht gleich tun müssen. Und dann kam, es waren ja berittene Polizisten. Und da, dass eben dieser Gehsteig nicht sehr breit war, jedenfalls für die Menge der Menschen, und da die Menschen wirklich dicht gedrängt waren, hat es sofort eine unfassbare Panik gegeben. Und naja, und ich stand am Rand und bin dann weggelaufen. Und wir dachten ja, wir müssten jetzt uns irgendwie wehren dagegen, das, oder wir müssten unseren Mitdemonstranten helfen, damit die Polizei von denen ablässt. Günther Langer, Student, Aktivist des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, kurz SDS. Und einige, die schmissen dann irgendwelche Sandbrocken, die also in diesen Vorgärten der Häuser dort zu finden waren, oder ja, also alle Gegenstände, die sie finden konnten, wurden dann also geschmissen. Und das war natürlich wahrscheinlich für die Polizei auch eine neue Situation, denn solche Wurfgeschosse hatten sie bis dahin, glaube ich, in Berlin noch nicht gesehen. Also das ist auch so etwas Merkwürdiges. Also ich kann mich noch erinnern, vor der Oper war es noch hell. Und alles Übrige erschien mir dann im Dunkel. Also das kann, die Paniksituation, die dann entstanden ist, dadurch ist mir alles, was danach war, so erschienen, als wäre es bereits dunkel gewesen. Und das kann eigentlich nicht sein. Im Juni ist es ja bis 10 Uhr hell. Eine junge Frau wurde mitten auf der Straße zusammengeknüppelt, die wahrscheinlich überhaupt nicht zu den Demonstranten gehörte. Genau wissen wir das im Moment nicht. Inzwischen sind die Massen abgedrängt worden bis zur Krumme Straße und in westlicher Richtung in die Höhe Wilmersdorfer Straße. Erst jetzt Erst nach 25 Minuten ist die Polizei Herr der Lage geworden. Aber fragen wir nicht, mit welchen Mitteln, die nicht notwendig gewesen wären, hätte man gleich aufgefordert, den Bürgersteig zu räumen. Für uns war klar, für die meisten von uns, dass wir da nicht länger verweilen konnten, sondern wir mussten wegrennen. Also wir rannten und in etwa, was weiß ich, 70, 100 Metern Entfernung stand also ein Neubau. Dieses Haus stand auf Stelzen. Da rannten jetzt die meisten von der Gruppe, mit der ich da zusammen stand, rannten da rein, weil sie dachten, dann könnten sie da irgendwie verschwinden und in die Nebenstraße irgendwie entkommen. Und da ich aber nicht genau sehen konnte, ob man da wirklich durchkommt, bin ich da nicht mit reingerannt, sondern blieb dann also außerhalb stehen und sah, wie die Polizisten hinterher rannten, auch in diesen Hof, in diesen Hinterhof sozusagen. Und da kann ich mich erinnern, ich bin ja nun noch Soldat gewesen im Zweiten Weltkrieg. Ich kenne ja noch die Tonart, die Offiziere anschlagen. So genau war das, der die vorwärts trieb, ja, in der Krummstraße. So brüllte der rum mit den jungen Polizeibeamten, die er vorwärts trieb, dass sie die Straße räumen sollten. Ich habe Benno Ohnesorg nicht gekannt. Seine Frau ist nach einem Brief, den ich ihr geschrieben habe, am 6. Juni zu mir gekommen. Professor Helmut Gollwitzer. Seitdem besteht ein freundschaftliches Verhältnis zu mir und meiner Frau. Frau Ohnesorg erzählte, dass sie und ihr Mann damals zum zweiten Mal zu einer Demonstration gegangen seien. Sie waren vor der Polizei geflohen und an der Ecke Krumme Straße stehen geblieben. Es erscholl Geschrei und er sagte, ich will mal sehen, ob ich etwas tun kann. Er ging rüber, sie blieb stehen, bis 11 Uhr. Dann ist sie nach Hause gegangen. Sie hatte da wohl eher berechtigterweise oder mit einem guten Gespür kein gutes Gefühl bei der Sache. Ist aber nicht so weit gegangen, ihn da vielleicht zu zwingen mitzugehen oder so, sondern hat ihm die Freiheit gelassen, da sich das näher anzugucken. Weil sie wahrscheinlich ja natürlich auch nicht gedacht hat, dass es so schlimm werden würde. Das gab es ja vorher auch noch nicht. Nach seiner ganzen Mentalität, wie ich sie aus langen Gesprächen mit Frau Ohnesorg erfahren habe, ist er rübergegangen, um zu sehen, ob er helfen könnte. Ich bin dann mit denen mitgegangen, mit Polizei und Studenten bin ich dann mitgegangen, nicht, und so weiter. Und von diesem Standpunkt aus, also von der Grenzlinie Polizei, Studenten, von dort aus habe ich versucht zu beobachten, wo was los ist. Nicht? Was für einen Fotografen interessant war, muss ja da in dieser Gegend passieren, ja, in diesem Zusammenhang. Auf dem Hof standen verschiedene Leute, die aber auch nicht wussten, was los war, die da reingelaufen sind, um Schutz zu haben, ja, sozusagen, nicht um irgendwas zu erleben oder so. Die Räumung der Straße gegenüber der Oper, die ging verhältnismäßig schnell. Also der große Widerstand kam dann in der Krumme Straße. Krumme Straße 5, das ist so ein heller Bau, steht nur auf Pfeilern, wo unten Kraftfahrzeuge drinstehen und dahinter ist noch ein Hofen. Horst Geier ging am Abend des 2. Juni direkt hinter dem in der Krumme Straße eingesetzten Zug her. Er trug normale Polizeiausrüstung, also Uniform, Schlagstock und Waffe, und sollte sich im Auftrag des Personalrats um Kollegen kümmern, die im Einsatz verletzt wurden. Die Polizeiversion. Ja, es ging dann weiter. Wir hatten ja auch verdeckte Beamte von der Kriminalpolizei unter den Demonstranten, um eben Redelsführer rauszufinden. Die sogenannten Greifer. Die sollten Störer erkennen und den uniformierten Kräften zeigen, hier, das sind die Redelsführer, damit die Uniformierten die rauspicken können. Greiftrupp, wegen die ich was hatte, aber das war schwierig, aber die sollten ja auch keine Waffen haben. Die sollten ja aufklären. Einer von ihnen, der Kriminalobermeister Karl-Heinz Korras. Waffen nach? Schütze im Polizeisportverein, Mitglied der Siegermannschaft der Berliner Kripo im Pistolenschießen. Horst Geier. Wir waren in Höhe des Hauses Krumme Straße 5 und da sind zwei Kriminalbeamte erkannt worden und verfolgt worden und da riefen sie Schlag zu Tod. Und da habe ich den Zug dann angewiesen und habe gesagt, los hinterher, wir müssen hier raushauen. Und da ist der Zug dann rein. Und da lagen die beiden Kriminalbeamten an der Erde und da haben die dann mit dem Knüppel natürlich die Masse auseinandergetrieben, ne? Sodass die wieder freikamen. also in diesen dunklen Hof reinkommt, sieht hinten in der Ecke diesen Pulk Menschen, die auf jemanden einschlagen. Nicht so, jetzt müssen sie da rein, weil sie wissen, sind ja Kollegen, müssen die rausholen. Nicht? Also da gibt es nur einen Schlagstockgebrauch, anders ist gar nicht drin. Ne? Können nicht sagen, komm, geh mal bitte weg. Ne? Die haben gerufen, Schlag zu tot. Habe ich selbst gehört, ne? sonst hätte ich keinen Einsatzbefehl gegeben. Ne? Da sind die Kräfte rein und haben die also freigeschlagen. Und dabei ist der Koras, der Todesschütze war, mit hoch. Und wie es kam, weiß ich nicht, er stand jedenfalls hier neben mir. Und Beamte trieben den Benno Ohnsorg vor sich her. Der rannte weg und die mit dem Schlagstock hinterher. Der Schuss. Ich dachte im Moment, also er trifft mich selber, ne? Wenn man daneben steht. Das also. Und da stand er da, hatte die Waffe und der war völlig geistig weggetreten. So habe ich es auch vor Gericht gesagt. Und der wusste überhaupt nicht, dass die Waffe losgegangen war. Es wurde hinterher dann dargestellt, dass ihm jemand die Waffe entreißen wollte und er die festgehalten hat und damit sich der Schuss löste. Ist ja logisch, nicht? Wenn ich eine Waffe festhalte und dann Abzugsbügel kommen, geht der Schuss los. Ob das nun alles so ist, das kann ich natürlich heute nicht bestätigen. Aber wahrscheinlich war er bereit zu schießen, wie sie auf ihn eingetreten haben. Nicht? Und das hätte man ihm gar nicht verdenken können. Nicht? Denn wenn ich auf der Erde liegen würde und man würde auf mich rumtreten, würde ich wahrscheinlich auch zur Waffe greifen. Außer dem Polizisten gab es später niemand, der die Polizeiversion bestätigen konnte. Jürgen Henschel versucht anhand seiner Fotos das Geschehen am Tatort zu rekonstruieren. Könnte man natürlich mal sehen, die, sagen wir mal, umliegenden Bilder, also die vorher und nachher gemacht worden sind, ob da irgendein Hinweis darauf gibt, dass da noch die anderen Polizeibeamten, aber ich kann mich daran nicht erinnern. Ein Schuss ist gefallen. Der Tonmeister Rainer Bosch vom Süddeutschen Rundfunk hat die mit seiner Nagra auf Tonband aufgenommen. Auf dem Band ist eine männliche Stimme zu hören. Direkt nach dem Schuss ruft sie: Kuras, gleich nach hinten, los, schnell weg. Die Aufnahme wird später dem Gericht als Beweismittel angeboten. Weil der Richter sie ignoriert, hebt der Bundesgerichtshof den ersten Freispruch für den Todesschützen auf. Als Teil einer Sammlung gerichtsrelevanten Materials liegt das Band heute unter Verschluss. Mein Name ist Erika H. Ich gebe folgende Aussage zu Protokoll. Die Version der Demonstranten, Journalisten, Zuschauer. Die Zeugenversion. Ich wurde wie die anderen von der Oper in die krumme Straße abgedrängt. Ich ging nicht mit dem großen Schwarm, sondern hielt mich ziemlich hinten. Ich sah eine Gruppe von 10 bis 12 Mann, die sich an einem Auto formierte und sich nach kurzer Rücksprache untereinander einen jungen Mann aus einer Gruppe Demonstranten rausholten, ihn packten und abtransportierten. Ich ging 1 bis 2 Meter weiter in den Innenhof. Da standen viele Journalisten und Fotografen. Dort sah ich zum ersten Mal einen jungen Mann in rotem Hemd und heller Hose. Er trug keine Strümpfe. Das war anfänglich, was sie mir erzählt hatte, so ihre Theorie, dass es deswegen auch passiert ist, weil er so groß war und weil er ein knallrotes Hemd anhatte, was damals noch nicht so üblich war, sowas zu tragen. Und da hatte sie das Gefühl, dass das eine besondere Zielscheibe oder besonders herausragend auffällig dazu geführt hätte. Er hatte die Arme angewinkelt, in der Hand trug er ein weißes Tuch. Er wollte offenbar rauslaufen. Ich sah den Arm eines Beamten vorschnellen. Er schlug mit dem Gummiknüppel zu. Der junge Mann im roten Hemd sackte zusammen. In dem Moment kamen die beiden Beamten, die rechts und links eines VW gestanden hatten, und schlugen auf den Liegenden ein. Ich war etwa 5 bis 8 Meter entfernt. Als sie sich abwendeten, lief ich hin. Ich sah Blut an seinem Kopf. Ich hob sein Augenlid hoch. Die Pupille stand nach oben. Die Polizisten kamen wieder. Ich sagte, nicht mehr schlagen, holen Sie eine Ambulanz. Dann beugte sich ein etwa 35-jähriger Mann zu Ohnesorg nieder. Er schien ein Ausländer zu sein. Er hatte ein kleines Bärtchen. Ich sagte zu ihm, wir müssen eine Ambulanz besorgen, kommen Sie bitte mit. Ich fürchtete, dass man mich aufhalten oder nicht durchlassen könnte. Dann kam eine junge Frau in einem schwarzen Cape dazu. Auch sie kümmerte sich um den Mann im roten Hemd. Warum ich so gekleidet war, das ist mir nicht mehr so ganz klar. Aber es kann sein, dass ich den auch angezogen habe, weil ich gedacht habe, man kommt sonst überhaupt nicht hin. Ich sagte zu ihr, fassen Sie nicht den Kopf an. Ich vermute Schädelbruch. Ja, da war natürlich so ein konfuser Lärm und ein ewiges Geschrei und der lag halt da und das war schon seltsam und ich habe gesehen, dass er blutet. Das habe ich gesehen. Mehr aber nicht und habe dann irgendwie so eine Instinkthandlung meine Tasche unter den Kopf gelegt. Ich weiß es nicht, was ich mir dabei gedacht habe, um ihm irgendwie Erleichterung zu verschaffen. Und dann kamen gleich Polizisten und haben mich wahnsinnig angeschrien. Ich soll da weg und so weiter und so fort. Und dann habe ich, und da ist dieses Bild gemacht worden, dann habe ich zurückgeschrien, Sie sollten doch schauen, dass ein Krankenwagen kommt, Sie sehen doch, dass da jemand verletzt ist. Achtung, Platz da! Platz machen! Platz da! Zurück hier! Das ist unser... Da, vorgehen! Ja, meine Reaktion war eigentlich vollkommener Schock. Ich weiß nur, dass ich dann hinterher meine blutigen Hände angeschaut habe und dann da draußen stand und sie jedem gezeigt habe, der sie sehen oder nicht sehen wollte. Und ich war völlig verwirrt. Dann kam die Ambulanz. Ich rief noch Vorsicht, nicht heben, Schädelbruch. Dann sah ich die junge Dame im schwarzen Cape. Sie weinte laut. Ihre Arme waren blutig. Die Polizisten wollten sie, ja, es sah aus, als wenn sie schlagen wollten. Da habe ich sie weggezogen. Das ist möglich, das kann ich nicht sagen. Also ich kann mich, wie gesagt, nur an meine blutigen Hände erinnern. Also solche Situationen sind unheimlich schwierig für die Erinnerung. Weil man einfach so außer sich ist, dass man einfach manche Sachen auch gar nicht wahrnimmt. Und einmal sind sie in Richtung dieses Hofes zugestürzt, diese Polizisten, zunächst die in Zivil, dann gleich hinterher die in Uniform. Mhm. Die ganze Masse bewegte sich auf diesen Hof zu, auch die Studenten, ja, die wollten wahrscheinlich ihren Kommilitonen da zur Hilfe kommen. In diesem Hof gab es ein Handgemenge. Ich selbst habe mich einigermaßen rausgewunden daraus, ja. Bis sich der Hof langsam leerte, es waren hauptsächlich nur noch Polizisten nachher drin. Ich stand am Rande dieses Hofes. Und habe dann gesehen, wie eine Traube von Polizisten um diesen Mann mit dem roten Hemd herumgruppiert waren und auf ihn losschlugen. Und dieser war völlig wehrlos. Lag er auf dem Boden? Nein, er lag noch nicht auf dem Boden. Er wurde so halb gehalten von den Polizisten. Er konnte kaum fallen, weil die ganz dicht auf ihn herauf drängten und ihn beprügelten. Schlug er die Polizisten wieder? Nein. Er war völlig passiv, ja. Mhm. Und dann habe ich plötzlich das Mündungsfeuer von der Pistole gesehen und den Knall von der Pistole. Im nächsten Moment habe ich gesehen, wie er halb hinter einem Auto auf dem Boden lag und sich nicht mehr regte. Wenn man gewusst hätte, was das für eine Sache ist, dann hätte man ja ein paar Mal abgedrückt. Jetzt abgesehen davon, dass der Blitz auch, wie er damals war, nicht alles hergab, aber man hätte ja doch noch öfter fotografieren können. Ich habe ja nur noch ein Bild, wo der ohne Sorg auf der Bahre liegt und weggetragen wird von Feuerwehrleuten oder von Erste-Hilfe-Leuten, ja. Und da sieht es noch so aus, ich weiß nicht, wann er genau gestorben ist, auf dem Weg ins Krankenhaus oder so, da sieht es so aus noch, als wenn er sich krampfhaft festhält an der Trage. Benno ohne Sorg starb 90 Minuten später im Krankenhaus Moabit. Am Morgen des 3. Juni wurde die Leiche obduziert. Dabei war auf Wunsch der Witwe Horst Mahler, damals als brillanter Rechtsanwalt und Strafverteidiger bekannt. Der Gerichtsmediziner fand das Einschussloch über dem rechten Ohr und mehr als 50 Hämatome am ganzen Körper. Ich habe lange nicht darüber gesprochen. Ich habe zum Beispiel auch keine Bilder, meine Mutter hat diese Bilder aufgehoben. Meine Mutter hat es wohl besser begriffen als ich, dass es gut wäre, wenn ich das eines Tages hätte. Ich denke, ich habe ihr das eher so beiläufig erzählt. Die Kollegen und Freunde, die haben dann oft gesagt, Mensch, du hast ein Glück gehabt. Ja, natürlich war auch Glück dabei, so einen Schnappschuss zu schießen. Es ist ja eine starke moralische Überlegung auch, kannst du das machen und von einem toten Menschen, der da ums Leben gekommen ist, dramatisch ums Leben gekommen ist, machst du damit Geld, so in dem Sinne ist mir auch wiederholt vorgehalten worden und so weiter. Ich glaube nicht, dass es so ist. Immerhin war es meine Arbeit und relativ anständig, relativ gut gemacht. Und da bekommt man eben was dafür, nicht? Also, ja, aber es gab schon für ehrliche Leute und für nicht so ehrliche gab es schon dieses Problem. Horst Mahler und ich sind da hingegangen und haben sie informiert. In der Nacht. Wir hatten dann das Krankenhaus, wir haben alle Krankenhäuser abtelefoniert, die in Frage kamen, und haben dann in einem Krankenhaus die Auskunft bekommen. Weil die Frau ohne Sorg, die wusste ja gar nichts davon. Sie war ja hochschwanger, sie war nicht auf der Demonstration, ich nehme an, aus diesem Grunde, und wusste ja nicht, warum ihr Mann nicht nach Hause kommt. Ich habe schon in der vergangenen Nacht gesagt, dass sich die Demonstranten, unter ihnen auch Studenten, das traurige Verdienst erworben haben, einen Gast der Bundesrepublik Deutschland in der deutschen Hauptstadt beschimpft und beleidigt zu haben. Und ich bleibe dabei, diese Zwischenfälle gehen auf deren Konto. Sie haben die Auseinandersetzungen verursacht, denen ein Student zum Opfer gefallen ist. Wir lassen uns nicht länger von einer Minderheit terrorisieren. Dann kam die Nacht, in der Heinrich Albertz den Tiefpunkt seiner ja im Übrigen großartigen Persönlichkeit hatte, nämlich indem er den Studenten die Schuld gab. Knut Nevermann, bis zum Frühjahr 1967 AStA-Vorsitzender. Die Geduld der Stadt ist zu Ende, hieß das irgendwie. Das werde ich nie vergessen, dass ein sozialdemokratischer Regierender Bürgermeister, also uns, die wir ja auch Sozialdemokraten waren, so verraten konnte und so bösartig verleumden konnte. Das hat sozusagen auch das Weltbild doch relativ stark verändert. Insofern ist das sehr, sehr prägend gewesen, auch muss ich mal sagen. Ich hatte bis dahin sehr Hochachtung vor diesen führenden Sozialdemokraten. Ich komme ja aus einem Elternhaus, mein Vater war auch Bürgermeister in Hamburg. Ja, es war dieser 3. Juni und der war ein sehr heißer Tag. Und ich hatte die ganze Nacht nicht geschlafen und dann gab es nachmittags diese Versammlung um 15 Uhr. Hartmut Häusermann, Nevermanns Nachfolger im AStA-Vorsitz. Also die wirkliche persönliche Angst, die habe ich erst am Nachmittag gehabt, am Nachmittag des 3. Juni, als viele Studenten zur Universität kamen, diese Nachrichten gehört hatten und einfach um irgendwie drüber zu reden oder um irgendwas zu machen, rausfuhren in die Universität. Und als sich die Menge immer mehr vergrößert hat, kam der Einsatzleiter der Polizei zu mir als AStA-Vorsitzender. Ich war damals 24 Jahre alt und hat gesagt, Sie tragen die Verantwortung für das, was hier passiert. Wenn auch nur ein Student das Universitätsgelände verlässt und sich zu einer Demonstration formt, werden wir mit allen Mitteln eingreifen. Und das war glaubhaft, weil die es am Abend ja zuvor vorgeführt hatten. Ja, und da habe ich wirklich Angst gehabt. Was nun machen? Ja? Man kann sich da nicht an die Spitze der Bewegung stellen und eine Auseinandersetzung mit der Polizei damit provozieren. Und andererseits konnte ich den Studenten auch nicht sagen, ja, die Polizei hat mir gesagt, wir müssen uns so und so verhalten, also verhalten wir uns so. Und da hatte ich wirklich Angst vor einem Blutbad. Herr Häusermann, auf der eben zu Ende gegangenen Protestdemonstration ist mehrfach zum Ausdruck gekommen, dass der Ermordete schuld sei, dass es so jetzt dargestellt werde. Was sagen Sie dazu? Die Polizei hat einen Studenten, der von dem wir genau wissen, dass er zum ersten Mal an einer Demonstration teilgenommen hat, der keiner studentischen Vereinigung angehört. Die Polizei hat diesen Studenten zum Anführer gemacht in ihrer Presseerklärung. Das können wir so auffassen, dass die Polizei jetzt den Tod dieses Studenten entweder erklären oder gar entschuldigen will. Die Polizei stützt sich auf angebliche Augenzeugenberichte. Ist Ihnen bekannt, um was für Augenzeugen es sich dabei handeln könnte? Nein, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Also von den Auswirkungen, die das halt auf das Familienleben hatte, würde ich mal sagen, ist das natürlich ein unvorstellbar schweres Erbe, was dadurch gekommen ist. Weil meine Mutter ja diesen Schock eigentlich, würde ich mal sagen, nie verkraftet hat und dementsprechend ihr restliches Leben gelitten hat. So. Ja, da das halt, bevor überhaupt dunkle Wolken in der Beziehung aufgetreten sind, beendet wurde, waren alle anderen, die danach kamen, kein Vergleich für sie. Und hat alles nicht so lange gedauert und ist halt immer einsamer geworden oder immer zurückgezogener, je älter sie wurde. Der Schuss auf Benno ohne Sorg galt uns allen, sagten die Studenten. Ich habe mich dem falschen Slogan zugewandt, man weicht dem Druck der Straße nicht. Das ist natürlich Quatsch. Ich habe immer gesagt, man kann keinen Senator auf Abruf haben und einer muss ja mal die Verantwortung für irgendetwas übernehmen. Und wäre ich, wie ich wollte, zurückgetreten, wäre meine politische Tätigkeit für die Zukunft eine andere gewesen. Ich wäre Held gewesen, der die Verantwortung sofort übernimmt. 3,5 Monate nach dem Tod von Benno ohne Sorg, am 19. September 1967, trat als erstes Mitglied der Alberts-Regierung Innensenator Wolfgang Büsch zurück. Die Geschichte ist ja die Frage der Kameradschaft und die Frage der Aufklärung. Tatsache ist, dass Kuras geschossen hat, dass der Einsatz viel zu schnell war und die Aufklärung, wie es zu dem Schuss kam im Einzelnen, haben offensichtlich der Untersuchungsausschuss und auch das Gericht nicht vollenden können. Sekuras. Das ist Sekuras, ja. Was hat er denn eigentlich für einen Eindruck aus dem gemacht im Prozess? Na, ich würde mal sagen, relativ kalten Eindruck. Also unberührt davon. Und insofern glaube ich, dass auch dass es ziemliche Absprachen da gegeben hat zwischen den Polizisten. Die wollen sich auch nicht gegenseitig anschmieren. Und hier, als wenn ihnen das alles nicht angeht, also unberührt von dem, was er da getan hatte, oder? Der Todesschütze Karl-Heinz Kuras wurde in 2 Instanzen freigesprochen. Nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten wurde ihm zugestanden, dass er sich wegen des angeblichen Angriffs der Demonstranten in einem Ausnahmezustand befunden habe, in dem sich die Schussabgabe als ungesteuertes, nicht vom Willen des Angeklagten beherrschtes Fehlverhalten abgespielt habe. Ich spreche als einer, der viele Erfahrungen und viele Fehler gemacht hat. Am 26. September 1967 gab auch Heinrich Alberts auf. Die Wahrheit über den Tod von Benno ohne Sorg hatte ihn endlich erreicht, nach so vielen Gesprächen mit Pastor Kurt Scharf und Mitgliedern seiner Familie. Noch einmal wollte Alberts ganz von vorn anfangen. Buße tun für den sinnlosen Tod eines Studenten, für den er sich bis zum Ende seines Lebens schuldig fühlte. Aber erst nach dem Attentat auf Rudi Dutschke am 11. April 1968 sprach er darüber vor der Öffentlichkeit. Ich spreche als einer, der versucht hat, aus seinen Erfahrungen und aus seinen Fehlern zu lernen. Ich spreche als einer, der, wenn er an das entsetzliche Attentat vom Gründonnerstag denkt, auch an einen anderen denken muss, der am 2. Juni 1967 erschossen wurde und für den er Mitverantwortung trägt. Der 2. Juni veränderte die Lebensläufe vieler Menschen, vor allem die der unmittelbar Beteiligten, aber auch vieler anderer und die politische Orientierung mindestens einer ganzen Studentengeneration. Ich denke, es war nicht allein der 2. Juni, sondern es war vor allem der Ausgang des Prozesses, also dass der Kuras eben freigesprochen worden ist. Also das hat einem dann so den letzten Rest an Glauben in den Rechtsstaat genommen. Ja, also ich muss jetzt was tun und ich glaube jetzt niemanden mehr so. Aber das war eben auch das, was dahinter gebrodelt hat, dieses Verschweigen der Vergangenheit und diese bürgerliche Enge der Nachkriegszeit. Natürlich weiß ich nicht, wie mein Leben sonst verlaufen wäre, aber also ich glaube schon, dass es mich so in eine radikale Richtung getrieben hat, die lag damals auch in der Luft, aber also die mir eigentlich auch gar nicht so meinem Naturell gar nicht entspricht. Also ich bin eigentlich eher ein sanfter, vermittelnder Mensch. Naja, ich hatte Berufsverbot. Ich habe zweites Staatsexamen gemacht und bin nicht angestellt worden. Der 2. Juni, ja, der hat mein Leben verändert, das möchte ich schon sagen, weil ich für mich selber festgestellt habe, dass ich solchen Situationen im Grunde nicht gewachsen bin. Also wo man zwischen Fronten steht, man hat keine Möglichkeit, irgendwie das so zu lösen, wie man selber das für richtig hielte, weil entweder kriegt man eins drauf oder man enttäuscht und muss Studenten manipulieren. Also solche auswegslosen Situationen, das hat sich bei mir so festgesetzt, dass das eine Form von Politik und Verantwortung ist, die ich nicht tragen will. Ich habe mich dann aus diesen aktiven politischen Bereichen mehr zurückgezogen und mich mehr aufs wissenschaftliche Arbeiten verlagert. Ja, jetzt bin ich Professor geworden. Ja, für mich war der 2. Juni eben diese wesentliche Erfahrung, dass da in die Gesellschaft übergesprungen ist und auch die Kommune übrigens dadurch natürlich nochmal andere Wirkungsmöglichkeiten hatte. Wenn sie vorher eine studentische, abstruse, exotische Angelegenheit war, so war sie plötzlich ein gesellschaftliches Phänomen. Auch dadurch, dass damit eben der Funke in die Gesellschaft übersprang und so viele Leute damals sahen, Mensch, das ist ja tatsächlich meine Sache, die spinnen, also da muss man ja wirklich was tun, so geht das doch nicht und so weiter. Also es hat ein großes Aufwachen, weit über den studentischen, kleineren Kreis hinaus, auch über dieses spezielle Berliner Problem da mit seinen komischen Krawallstudenten eben aufgeweckt. Und das war wichtig für uns alle. Und diese Erkenntnis hat sich so stark ausgebreitet, dass dann also ein Jahr später die sogenannte 68er-Bewegung dann also wirklich zigtausende Menschen auf die Straße gebracht haben und nicht nur Studenten. Ich denke schon, dass dieser Mief aus der Adenauerzeit dann tatsächlich zurückgedrängt werden konnte. Und allein was dann in den 70er oder auch in den 80er Jahren möglich wurde, das wäre also ohne diese Rebellion, glaube ich, nicht möglich gewesen. Die Wut wird da eher stärker, je älter man wird. Also ich weiß nicht, wann es das erste Mal war, aber als ich klein war, da war eigentlich noch keine Wut da. Das war alles sehr abstrakt. Wie gesagt, ich habe ihn ja noch nicht mal gekannt. So, und wenn einem als Kind die Leute was von einem Vater erzählen, wo man nicht weiß, was das ist, ja, später dann nicht. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, wann. So, das passiert so Mosaiksteinchenartig. So, je mehr man das durchblickt oder je mehr man von verschiedenen Seiten das mal anguckt, weil es hat sich so gesteigert, würde ich sagen. Also wann ich das erste Mal wütend war oder so, das kann ich nicht sagen. Sicherlich auch, als ich schon ein bisschen älter war und ich mit meiner Mutter gestritten habe oder so, wo man dann natürlich so Gedanken kriegt, so ja toll, ich muss jetzt in dieser kaputten Restfamilie klarkommen und wer ist schuld? Der Staat. Schönen Dank. Und was hat er getan? Nichts. Sich bis heute nicht entschuldigt und ich weiß nicht, ich denke mal, diese Rente da, die ich gekriegt habe in der Ausbildung, das hätte sowieso jedem Halbwaisen zugestanden. Das ist keine Mark extra gewesen. Und ja, daran wird eigentlich alles klar. Es geschah am 2. Juni. Warum der Tod von Benno Ohnesorg nicht vergessen ist. Feature von Margot Overath. Es sprachen Jacqueline McCauley, Ingeborg Meczynski, Nadja Schulz-Berlinghoff und Klaus Herm. Ton Katrin Witt, Kaspar Wollheim. Regieassistenz Beate Lehner. Regie Nikolai von Koslowski. Eine Produktion der Feature-Abteilung des SFB ORB mit dem Norddeutschen Rundfunk 2002.